Von den Wohltaten, siebentes Buch, 1-5. 1. Nur getrost, mein Liberalis, siehe, wir sind zur Stelle, nicht in langweiligen Weisen will ich in Umschweif weit ausholend dir Zögerung machen. Nur den Rest umfasst dies Buch, und nachdem der Gegenstand nun erschöpft ist, sehe ich mich um, nicht sowohl, um noch etwas zu sagen, sondern ob ich nicht etwas vergessen habe. Doch, was es auch sei, das noch übrig ist, du lässest dir's schon gefallen, denn es ist ja für dich. Hätte ich es auf das Gefallen abgesehen, so hätte mein Werk allmählich tiefer und tiefer eingehen und auf das Ende derjenige Teil aufgespart werden müssen, nachdem jeder, auch schon satt, noch ein Gelüsten trüge. Allein ich habe, was das Notwendigste war, vorangestellt, jetzt halte ich Nachlese, falls mir etwas entgangen wäre. Und wahrlich, wenn ich meine Meinung sagen soll, ich halte es nicht für sehr wesentlich, wenn einmal die Grundsätze des sittlichen Verhaltens ausgesprochen sind, auch noch das andere durchzuführen, was nicht zur Veredelung des Gemüts, sondern zur Übung des Scharfsinns erdacht worden ist. Denn es ist ein herrliches Wort unsers Demetrius des Zynikers, eines Mannes, der nach meiner Überzeugung auch mit den Größten verglichen groß ist. Es sei mehr wert, wenn man wenige Lehren der Weisheit innehabe, diese aber stets in Bereitschaft und im Gebrauch seien, als wenn man zwar vieles gelernt, es aber nicht zur Hand habe. So wie, sagt er, ein großer Ringer nicht derjenige ist, der in allen Gängen und Wendungen durchgeschult ist, die im Kampfe mit dem Gegner selten in Anwendung kommen, sondern der, welcher sich in einem oder dem andern tüchtig und gründlich geübt hat und mit gespannter Aufmerksamkeit abwartet, wenn dieses oder jenes anzuwenden sei und es dabei nicht darauf ankommt, wie viel er verstehe, wenn er nur versteht, so viel zum Siege genug ist. So ist bei diesem Studium manches ergötzlich, aber nur weniges macht den Meister aus. Es hat nichts zu sagen, wenn du nicht weißest, nach welchen Gesetzen im Ozean Ebbe und Flut erfolge, warum das siebente Jahr allemal ein Stufenjahr sei, warum die Breite einer Säulenhalle, wenn man sie aus der Ferne ansieht, nicht in ihrem Verhältnis bleibe, sondern am Ende enger zusammengehe und die Entfernung der letzten Säulen voneinander für das Auge verschwinde. Was es sei, dass die Empfängnis von Zwillingsgeschwistern trenne und ihre Geburt doch vereinige, ob eine Begattung sich in zwei verteile oder ob sie nicht auf einmal empfangen werden, warum denen, die miteinander geboren sind, verschiedene Schicksale zukommen und ihr Lebensgang sogar verschiedene Wege gehe, da doch ihr Entstehen beinahe dasselbe ist. Es wird dir nicht viel schaden, wenn du darüber weggehst, was zu wissen teils unmöglich, teils unnütz ist. Da liegt die Wahrheit tief eingehüllt und verborgen. aber wir können uns nicht über Abgunst der Natur beschweren, denn bei keinem Gegenstand ist uns die Erforschung schwer, außer wo man von der Ergründung weiter keine Frucht hat, als dass man ihn ergründet habe. Was uns edler und glücklich machen kann, das liegt entweder offen da oder nicht fern. Wenn der Geist das Zufällige verachtet, sich über die Furcht erhebt und nicht in gierigem Hoffen über Maß und Ziel hinausgeht, sondern gelernt hat, den Reichtum bei sich selbst zu suchen, wenn er die Furcht vor Göttern und Menschen in sich ausgetilgt hat und überzeugt ist, von Menschen habe man nicht viel, von der Gottheit nichts zu fürchten, wenn er alles verachtend, wodurch das Leben geschmückt und gequält zugleich wird, es dahin gebracht hat, dass es ihm klar vor der Seele steht, der Tod sei keines Übels Quelle, vieler Ende. Wenn er sein Herz der Tugend geweiht hat und er alle Wege, auf die sie ihn ruft, als gebahnt achtet, wenn er als ein geselliges Wesen und fürs Ganze geboren, die Welt als eine einzige Familie aller betrachtet und sein Inneres den Göttern öffnet und immer als vor aller Welt wandelt, sich mehr vor sich selbst als vor anderen scheuend, dann steht er, unberührt von Stürmen, fest und in heitern Höhen und hat das höchste, nützliche und notwendige Wissen erreicht. Was sonst noch sein mag, ist eine Unterhaltung für müßige Stunden. Nun, wenn der Geist sicher gestellt ist, mag er wohl auch auf dasjenige sich einlassen, was dem innern Menschen Bildung, nicht Kraft mitteilt. 2. Das will unser Demetrius, soll der in der Weisheit Vorschreitende mit beiden Händen festhalten, das nimmermehr loslassen, ja es sich anheften und mit sich eins machen, und indem er's täglich bedenkt, es dahin bringen, dass ihm das Heilsame ungesucht in den Sinn komme, und er überall und auf der Stelle zur Hand habe, was er bedarf, und das ihm, ohne dass es ihn nur einen Augenblick Zeit kostet, jene Unterscheidung des Unedeln und des Edeln gegenwärtig sei, sowie die Überzeugung, es gebe gar kein Übel als Unsittlichkeit und kein Gut außer der Sittlichkeit. Diese Regel des Lebens weise ihm sein Tagewerk an. Nach diesem Gesetz tue und verlange er alles, und für die Elendesten unter den Sterblichen mögen sie auch von allen Herrlichkeiten umstrahlt sein, achte er die, so dem Bauch und der Lust leben und deren Geist in tatenloser Ruhe schlummert. Er halte sich selbst vor, Sinnengenuss ist vergänglich, von kurzer Dauer, bald ist man seiner satt, je gieriger verschlungen, desto schneller ins Gegenteil verwandelt, dass man sich seiner bald zu ärgern, bald zu schämen hat. Nichts Herrliches ist daran, oder dass sich ziemte für die den Göttern so nahe verwandte Menschennatur. Etwas Niedriges ist er, dem Dienste unedler und wertloser Glieder verkäuflich und nimmt ein hässliches Ende. Das aber ist ein Vergnügen würdig eines Menschen und eines Mannes, nicht, dass ich meinen Bauch fülle und weide, noch die begierten Reize, welche schlummern zu lassen am sichersten ist, sondern dass ich frei bin von der Aufregung, die auf der einen Seite durch den Ehrgeiz und Hader der Menschen entsteht, auf der andern Seite unerträglicherweise von oben herabkommt, weil man jedem Gewäsche über die Götter Glauben schenkt und sie nach unsern Schwachheiten beurteilt. Dieses sich gleichbleibende, nie beunruhigte, sich selbst nie zum Ekel werdende Vergnügen genießt der, den wir uns recht eigentlich zum Vorbild aufstellen, der, wenn ich so sagen soll, der göttlichen und der menschlichen Ordnung kundig, sich der Gegenwart freut, unbekümmert um die Zukunft. Denn wer sich das Zukünftige zu Herzen nimmt, hat nichts Festes. Darum, großer, für die Seele peinvoller Sorgen enthoben, hofft und wünscht er nichts und lässt sich nicht aufs Zweifelhafte ein, vergnügt mit dem, was sein ist, und glaube nur nicht, es sei eben recht wenig, womit er zufrieden ist. Alles hat er nicht so, wie Alexander es hatte, dem, als er schon an den Ufern des Roten Meeres stand, mehr fehlte, als ihm dort gefehlt hatte, woher er gekommen war. Es war auch das nicht sein, was er inne hatte, was schon gewonnen war, als Onesikritus, sein vorausgesandter Kundschafter, auf dem Ozean umherschweifte und auf unbekannten Meeren sich nach Kriegen umsah. Ist's nicht ein offenbarer Beweis, dass er arm war, da er über die Grenzen der Natur hinaus seine Waffen trug, da er sich in die unerforschten und unendlichen Tiefen des Meeres hineinwagte, in seiner ganz blinden Habgier? Was liegt daran, wie viel Königreiche er an sich gerissen, wie viele er weggeschenkt hat, und was für eine Ländermasse er mit Tribut drückt. Es fehlt ihm gerade so viel, als er wünscht. 3. Und das ist nicht nur Alexanders Verkehrtheit, den eine vom Glücke begünstigte Tollheit in des Bacchus und Herkules Fußstapfen zu treten trieb, sondern so machen es alle, die das Glück durch ihrer Wünsche Gewährung in Leidenschaft bringt. Betrachte einen Cyrus und Kambyses und die ganze Ahnentafel des persischen Thrones. Wo findest du einen, dessen Herrschlust befriedigt worden wäre und ein Ziel gefunden, der nicht unter Plänen zu weiterer Ausdehnung sein Leben geendigt hätte? Und das ist kein Wunder, was der Begehrlichkeit zuteil wird, das wird in die innersten Tiefen hineingeschöpft und verwahrt. Und es ist gleich viel, wie viel man in etwas hineinwirft, was nicht auszufüllen ist. Der allein ist ein Weiser, der alles hat und es ohne Schwierigkeit sich eigen erhält. Er hat nicht Gesandte über Meere zu schicken, nicht an feindlichen Grenzufern Lager abzustecken, noch in Besatzungen in die geeigneten Burgen zu verteilen, nicht braucht er Legionen und Reiterscharen. gleich wie die unsterblichen Götter waffenlos den Zepter führen und von ruhiger Höhe herab ihr Reich wahren, so übt dieser geräuschlos seine Pflichten aus, wie weit auch deren Umfang sei, und das ganze Menschengeschlecht, dessen mächtigstes und trefflichstes Glied er ist, siehet er unter sich. Lächle nur, aber es ist das Vorrecht eines großen Geistes, den Orient und den Okzident zu durchspähen mit den Gedanken, die auch an entlegene und durch Wüsten unzugängliche Örter dringen und bei der Betrachtung so vieler lebenden Wesen solch einer Menge von Dingen, wie die Natur in ihrer unendlichen Güte spendet, das Götterwort auszusprechen, das alles ist mein. So kommt es, dass er denn nichts wünscht, weil es außer dem All nichts gibt. 4. Das ist's gerade, sagst du, was ich wollte. Da kann ich dich packen, und ich will sehen, wie du dich aus dieser Schlinge herausziehst, in der du dich selbst gefangen hast. Sage mir, wie ist's möglich, dass jemand dem Weisen etwas schenke, wenn dem Weisen alles gehört, ist ja doch auch das Sein, was man ihm schenkt. Folglich kann man dem Weisen keine Wohltat erzeigen. Was man ihm gibt, gibt man ihm ja von dem Seinen. Ihr aber saget doch, man könne dem Weisen etwas schenken. Die nämliche Frage aber, wisse, stelle ich auch in Beziehung auf Freunde auf. Ihr behauptet, sie haben alles miteinander gemeinschaftlich. Folglich kann niemand einem Freunde etwas schenken, er schenkt ihm ja etwas, das demselben mitgehört. Es ist nicht unmöglich, dass etwas zugleich dem Weisen und doch auch dem gehöre, der es besitzt, dem es verliehen und zugewiesen ist. Nach bürgerlichen Rechten gehört alles dem König, und doch ist das, was im Allgemeinen dem Könige gehört, an einzelne Eigentümer verteilt, und jeglich Ding hat seinen Besitzer. Deshalb können wir dem König ein Haus schenken und einen Sklaven und eine Geldsumme, und man sagt nicht, wir schenken ihm von dem Seinen. Den Königen nämlich kommt die Machtvollkommenheit über alles zu, den Einzelnen das Eigentumsrecht. Wir nennen athenisches oder kampanisches Gebiet, was deshalb doch Nachbarn untereinander durch Eingrenzung ihres Privateigentums absondern, und das ganze Gebiet gehört wohl diesem oder jenem Gemeinwesen. Teilweise wird es aber doch seinem Eigentümer zugeschrieben, und deshalb können wir unser liegendes Eigentum dem Staate schenken, wenn man schon sagt, es gehöre demselben, denn in einem andern Sinne ist's sein, in einem andern ist's mein. Und streitig gehört der Sklave samt seinem Ersparten dem Herrn, dennoch macht er seinem Herrn ein Geschenk, denn der Sklave hat darum nicht nichts, weil er nichts haben könnte, wenn der Herr nicht wollte, dass er etwas habe. Und es ist deshalb doch ein Geschenk, wenn er's freiwillig hergibt, wenn man es ihm schon auch wider seinen Willen hätte nehmen können. So wie wir nun das alles beweisen könnten, für jetzt aber sind wir darüber einverstanden, es gehöre dem Weisen alles, so müssten wir nun über die eigentliche Hauptfrage ins Reine kommen, inwiefern denn eine Möglichkeit vorhanden sei, freigebig zu sein gegen den, welchem, wie wir zugaben, alles gehört. Alles, was in den Händen der Kinder ist, gehört dem Vater, jedoch wer weiß nicht, dass auch ein Sohn seinem Vater etwas schenkt. Alles gehört den Göttern, dennoch pflegen wir auch den Göttern ein Geschenk im Tempel niederzulegen und unser Schäflein zu opfern. Daraus, dass etwas, was ich habe, dir gehört, folgt nicht, dass es nicht mein sei. Es kann ja etwas zugleich mein und dein sein. Man entgegnet, derjenige, dem feile Dirnen gehören, ist ein Kuppler, dem Weisen aber gehört alles. Unter allem sind auch die feilen Dirnen begriffen, folglich gehören dem Weisen auch feile Dirnen. Wem aber feile Dirnen gehören, der ist ein Kuppler, folglich ist der Weise ein Kuppler. So sagt man auch, der Weise soll nichts kaufen, denn, behaupten sie, niemand kauft, was sein ist. Alles aber gehört dem Weisen, folglich kauft der Weise nichts. So sagt man auch, er soll nichts entlehnen, weil niemand Geld auf Zinsen nimmt, das ihm gehört. Es ist unzählig, was man uns lächerlich zu machen anführt, obgleich man recht gut weiß, was von uns behauptet wird. 5. Ich behaupte nämlich in dem Sinne, es gehöre dem Weisen alles, dass nichts desto weniger ein jeglicher in seinen Dingen ein Eigentumsrecht hat, so wie unter einem vortrefflichen Könige der König alles besitzt, der Herrschergewalt nach, die Einzelnen aber dem Eigentumsrechte nach. Dies zu erweisen, wird sich schon Gelegenheit finden, einstweilen ist für die gegenwärtige Untersuchung genug, dass ich das, was in einem andern Sinne dem Weisen, in einem andern aber mir gehört, dem Weisen schenken kann. Und es darf nicht befremden, dass dem, dem doch das Ganze gehört, etwas geschenkt werden könne. Ich habe ein Haus von dir gemietet, in demselben gehört einiges mir, einiges dir. Die Sache gehört dir, mir gehört der Gebrauch deines Eigentums, der ist mein. Aus diesem Grunde darfst du auch, wenn dein Pächter es nicht leiden will, keine Frucht anrühren, wenn sie schon auf deinen Besitzungen wächst und wenn auch Teuerung eintritt oder Hungersnot. Ach, vergebens siehst du des andern mächtige Schober. Auf dem deinen sind sie gewachsen, im deinen aufbewahrt, in deine Magazine sollten sie wandern. Und mit keinem Fuße darfst du das an mich vermietete Haus betreten, wenn du schon der Herr bist. Auch wenn ich einen Sklaven, der dir gehört, in Tagelohn genommen habe, so darfst du ihn nicht wegnehmen. Und wenn ich eine Kutsche von dir gemietet habe, so musst du es als Gefälligkeit von mir annehmen, wenn ich dir einen Platz in deinem eigenen Wagen erlaube. Du siehst, es ist doch nicht unmöglich, dass einer ein Geschenk empfängt, indem er bekommt, was eigentlich sein ist.